bitte, Herr Doktor, wenn Sie nichts dagegen haben, möchte ich Sie bitten. Was ist denn? Na, wenn Sie einen Augenblick kommen könnten. Nimm ihn so, wie er ist. Oder erwartest du etwa, dass er sich bei dir entschuldigt? Ich weiß, es ist nicht leicht für dich, aber ich habe den Eindruck, dass er sich Mühe gibt. Was? Ach so, ja, wahrscheinlich. Weißt du, was wunderbar wäre? Wenn wir beide ein paar Wochen irgendwo hinfahren könnten. Ja, merkwürdiger Bursche. Inwiefern? Naja, einfach so hier hereinzuschneien, als ob nichts gewesen wäre. Ich nehme das Geld nicht, ohne vorher mit ihm gesprochen zu haben. Du kannst den Gedanken nicht ertragen, dass er anständig ist. Darauf läuft es hinaus, mein Lieber. Entschuldige, aber es musste einmal gesagt werden. Nein, ich kann es nicht ertragen, dass er anständig ist. Wenn du das hier ausschlägst, bist du mir eine Erklärung schuldig. Du kannst ihn nicht für alles verantwortlich machen oder das System oder was weiß ich. Bitte nimm das Geld. Du nimmst jetzt das Geld, verstehst du? Oder ich bin mit dir fertig. Wenn du unfähig bist, es zu tun, so heißt das noch nicht, dass ich es auch sein muss. Ich sage euch, wir haben einen Tiger im Haus. Sag, Victor, kennst du den schon lange? Nein, warum? Ja. Das hat er gesagt. Na, er will es noch immer haben, und zwar alles. Er hätte sein Leben um 5 Jahre verlängert, behauptet er. Ja. Gut zu hören. Hast du was dagegen? Nein, gar nicht. Das ist wunderbar. Und? Victor? Wir verstehen uns nicht. Ich bin ein bisschen durcheinander. So, und warum? Also gut, ich werde dir ein Beispiel geben. Als ich dich Montag und Dienstag anrief und heute Morgen wieder, da... Ich hab dir das bereits erklärt. Ja, ich telefoniere nicht zu meinem Vergnügen. Die Antworten der Sekretärin haben so geklungen, als ging ich ja schon auf die Nerven. Es war demütigend. Nein, das tut mir leid. Ich kann mir nicht denken, dass sie von allein darauf gekommen ist, so mit mir zu sprechen. Ach, was das ist so ihre Art. Ich habe mich nie abfällig über dich geäußert. Herrgott, mal bitte, glaub mir das doch. Es tut mir furchtbar leid. Ich bin mit Arbeit überlastet. Na gut, du hast mich gefragt, ich habe dir geantwortet. Naja, das solltest du ja auch. So, also nun zu dieser Steuersache. Er wäre bereit, das Ganze auf 25.000 zu schätzen. Wenn du willst, Victor, überlasse ich dir den ganzen Betrag, den ich einspare. 12.000? Ja. Was immer dabei herauskommt. Ich brauche es nicht, Victor. Victor, Tatsache ist, dass ich dich die ganze Zeit anrufen wollte. So? Weswegen denn? Ich dachte, es wäre an der Zeit, dass wir uns wieder ein bisschen näher kommen. Das ist alles. Ich habe dich schon früher mehrmals zu erreichen versucht. Sind jetzt 3 Jahre her. Nee, ich war krank. Ich war im Spital. Nervenzusammenbruch. Davon hatte ich keine Ahnung. Eigentlich habe ich mich jetzt erst wieder gefangen. Ich habe fast 3 Jahre nicht praktiziert. Aber ich bedauere das nicht. Ich war noch nie so glücklich wie jetzt.